ist ein Schlumpfen-Cowboy. Ich bin der schnellste Schütze hier im Land. Ich stürme fest entschlossen den Saloon-Boy und habe den Revolver schnell zur Hand. Tagsüber reite ich auf meinem Schimmel mit Fullspeed durch die staubige Prärie. Und nachts schlafe ich unter freiem Himmel und denk an Santa Fe und die Marie. Er ist der stärkste und der schnellste Schlumpfen-Cowboy. Er kämpft für Recht und Ordnung auf der Welt. In dunkler Nacht, am hellen Tag, ja, der Banditen, ohne Glaub, im Schlumpfenland ist er der größte Held. Ich war schon einmal Marschall in Ohio und kämpfte für die Farmerin vor West. Verfolgte Billy Kid bis nach El Paso und feierte mit Cowboys manches Fest. Ich liebe freche Girls an der Saloonbar und kenn beim Kartenspielen jeden Trick. Doch wenn sich einer mal bei mir zu viel wagt, fliegt meine Faust den Blitzschnell.